Abschnitt 2 aus Nicholas Nickleby, Band 3, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 23. Kapitel. Von der Schauspielergesellschaft Mr. Vincent Crummles und seinen häuslichen und Theaterangelegenheiten. Da Mr. Crummles ein kurioses vierbeiniges Tier im Gasthausstalle hatte, das er einen Pony nannte und ein Fuhrwerk von namenloser Bauart besaß, dem er die Benennung eines vierrädrigen Phaetons zu geben pflegte, so setzte Nicholas seine Reise am folgenden Morgen gemächlicher fort, als er erwartet hatte, indem er und der Schauspieldirektor den Vordersitz einnahmen und Smike und die beiden jungen Crummles nebst einem mächtigen Korbe mit einer Wachstuchdecke, in welchem sich die Matrosensäbel, Pistolen, Zöpfe, Jacken und so weiter befanden, hinten aufgepackt wurden. Der Pony war ein bedächtiges Tier und nahm sich Zeit, ließ auch dann und wann, vielleicht infolge seiner Bildung für das Theater, eine entschiedene Neigung blicken, sich niederzulegen. Mr. Crummles erhielt ihn jedoch mit Hilfe der Zügel und Peitsche auf den Beinen und im Gange, und wenn er einmal gar zu stetig stillstand, so sprang der ältere Master Crummles hinunter und trat ihn, bis er sich wieder in Bewegung setzte, so dass man, wie Mr. Crummles bemerkte, zur Zufriedenheit aller Beteiligten sehr komfortabel vorwärts kam. »Er ist bei Licht besehen ein guter Pony«, sagte der Schauspieldirektor zu Nicholas, der in der Meinung war, dass man es eher glauben würde, wenn es im Dunkeln von ihm versichert würde. »Er hat manch liebe Kunstreise mit uns gemacht, so dass er gleichsam zur Familie gehört. Seine Mutter war auch auf der Bühne. Sie hat 14 Jahre lang im Zirkus Apfeltorte gespeist, Pistolen abgedrückt, ging mit einer Nachtmütze zu Bette und hatte mit einem Worte das Fach der niederen Komik. Sein Vater war Balletttänzer.« »War er ausgezeichnet?« fragte Nicholas. »Nicht sehr. Er war ein etwas gemeiner Pony, der ursprünglich ein Mietgaul gewesen und konnte seine alten Gewohnheiten nie ganz vergessen. Indessen war er nicht übel im Melodrama, nur dass er übertrieb, gar zu sehr übertrieb. Als die Mutter gestorben war, bekam er die Portweinszene.« »Die Portweinszene?« rief Nicholas aus. »Er trank Portwein mit dem Clown, war aber gierig, bis eines Abends bei einer Vorstellung das Glas ab und erstickte sich selbst, so dass seine Gemeinheit endlich sein Tod wurde. Da der Sprössling des tanzenden und im Portweinfache untergegangenen Tiers Mr. Crummles Aufmerksamkeit auffällig immer mehr in Anspruch nahm, so hatte der Schauspieldirektor sehr wenig Zeit und Muße zur Unterhaltung, so dass Nicholas fast gänzlich seinen eigenen Gedanken überlassen blieb, bis der Phaeton die Zugbrücke von Portsmouth erreichte, wo Mr. Crummles anhielt. »Wir wollen hier aussteigen«, sagte er. »Meine Knaben sollen den Pony in den Stall und das Gepäck nach meiner Wohnung bringen. Sie tun am besten, das ihrige einstweilen auch dahin schaffen zu lassen.« Nicholas dankte für Mr. Crummles Güte, stieg mit ihm und Smike aus und begleitete den Schauspieldirektor mit beträchtlicher Bangigkeit nach dem Schauspielhause. Er bemerkte im Vorübergehen an den Straßenecken und in zahllosen Fenstern Anschläge und Zettel, auf welchen die Namen von Mr. Vincent Crummles, Mrs. Vincent Crummles, Master Crummles, Master P. Crummles und Miss Crummles mit sehr großen und alle anderen Notizen und Namen mit sehr kleinen Buchstaben gedruckt waren. Endlich gelangten sie an einen Eingang, in welchem es stark nach Apfelsinen, Schale, Lampenöl und Sägespänen duftete, tappten folgten durch einen finsteren Gang, stiegen ein paar Stufen hinunter, wandten sich durch ein kleines Labyrinth von leinenen Kulissen und Farbetöpfen und kamen auf der Bühne des Schauspielhauses von Portsmouth wieder zum Vorschein. »Da sind wir«, sagte Mr. Crummles. Es war nicht gar zu hell, indes sah Nicholas, dass er dicht an dem Eingange auf der Souffleurseite zwischen nackten Wänden, staubigen Wellen, zerrissenen Wolken, schlecht angepinselten Draperien und auf schmutzigen Brettern stand. Er blickte umher, die Decke, das Parterre, die Logen, das Orchester, die Dekorationen und Theaterutensilien aller Art, alles und jedes sah jämmerlich und unheimlich aus. »Ist dies ein Schauspielhaus?« flüsterte Smike verwundert Nicholas zu. »Ich glaubte, im Theater wäre alles so schön und prachtvoll.« »Das ist es auch«, erwiderte Nicholas, kaum weniger überrascht, »aber nicht bei Tage, Smike, nicht bei Tage.« Crummles rief ihn auf die andere Seite des Proszeniums, wo an einem kleinen gebrechlichen Tische eine große, stattliche, anscheinend einige 40 Jahre alte Frau in einem verblichenen, seidenen Mantel saß. Sie ließ ihren Hut an den Bändern in der Hand baumeln und trug das Haar, wovon sie eine große Fülle besaß, in zwei mächtigen, geflochtenen Festons über den Schläfen. »Mr. Johnson«, sagte Crummles, denn Nicholas hatte ihm den Namen genannt, den er von Newman Knox bei Mr. Kenwicks erhalten hatte, »ich erlaube mir, Ihnen meine Frau vorzustellen.« »Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Sir«, nahm Mrs. Vincent Crummles sogleich mit einer Grabstimme das Wort, »und schätze mich glücklich, Sie als ein viel verheißendes Mitglied unserer Gesellschaft zu begrüßen.« Sie schüttelte ihm bei diesen Worten die Hand. Er sah, dass es eine große Hand war, hatte jedoch keinen so ehernen Druck erwartet, als der war, womit sie ihn beehrte. »Und dies«, fuhr die Dame mit theatralischem Anstande zu Smike hinüberschreitend fort, »und dies ist der andere. Auch Sie sind willkommen, Sir.« »Ich verspreche mir etwas von ihm«, bemerkte Crummles. »Ganz deiner Meinung, eine vortreffliche Akquisition«, stimmte Mrs. Crummles ein. Als Mrs. Vincent Crummles nach dem Tische zurückschritt, sprang aus einem geheimnisvollen Eingang ein kleines Mädchen in einem schmutzigen weißen Kleidchen, dessen Besatz bis an die Knie reichte, mit kurzen Höschen, kreuzweiß gebundenen Schuhen, weißem Spencer, rosa Gazehut, grünem Schleier und Haarwickeln auf die Bühne, machte eine Pirouette, dann ein paar Entrechats und dann noch eine Pirouette, blickte nach der ihr gegenüber befindlichen Kulisse, schrie auf, prellte vorn auf die Bühne bis dicht an das Orchester und nahm eine reizende Attitüde der Bestürzung an, als ein schäbiger Gentleman mit alten gelben Pantoffeln an den Füßen plötzlich hervorstürzte, mit den Zähnen klapperte und unter drohenden Gebärden einen Spazierstock um den Kopf schwang. »Sie probieren den wilden Indianer und das verirrte Mädchen«, bemerkte Mrs. Crummles. »Das kleine Zwischenballett«, fiel ihr Gatte ein. »Es war sehr gut. Fahrt fort. Haben Sie die Güte, ein wenig hierher zu treten? So, nun nur immer zu.« Er schlug in die Hände, worauf der Wilde sogleich unter noch drohenden Gebärden dem Mädchen sich näherte. Das Mädchen aber entschlüpfte ihm in sechs Wirbeln, bei deren letztem es schließlich auf die Spitzen der Zehen zu stehen kam. Dies schien einigen Eindruck auf den Wilden zu machen, denn nachdem er noch etwas mehr Wildheit bewiesen und das Mädchen in mehrere Winkel gejagt hatte, begann er ein weit minder fürchterliches Gebärdenspiel und stieß sich mehrere Male mit dem Daumen und den vier Fingern der rechten Hand in das Gesicht, um dadurch anzudeuten, dass er von Bewunderung der Schönheit des Mädchens ergriffen wäre. Nach dem Antriebe dieser Leidenschaft handelnd, fing er darauf an, sich mehrmals heftig auf die Brust zu schlagen und durch andere Pantomimen zu erkennen zu geben, dass er sterblich verliebt wäre, was als eine etwas langweilige Prozedur höchstwahrscheinlich die Ursache davon war, dass das Mädchen einschlief, was jedenfalls geschah. Es schlummerte wirklich nach wenigen Augenblicken auf einer Rosenbank wie ein Murmeltier, und sobald der Wilde dies gewahrte, hielt er die linke Hand an das linke Ohr, nickte mit dem seitwärts gedrehten Kopfe und bedeutete dadurch alle, die es angehen mochte, dass das Mädchen wirklich schliefe und sich nicht bloß schlafen stellte. Nunmehr sich selbst überlassen, führte er ganz allein einen Tanz aus, und gerade als er ihn beendete, erwachte das Mädchen, rieb sich die Augen, stand von der Bank auf und führte gleichfalls ganz allein einen Tanz aus, und zwar solch einen Tanz, dass ihm der Wilde ganz verzückt zuschauete, und als er beendet war, von einem Baume hinter ihm eine botanische Kuriosität abpflückte, die einem kleinen, eingemachten Kohlkopfe glich und sie dem Mädchen darbot, das sie anfangs nicht annehmen wollte, sich aber erweichen ließ, als der Wilde Tränen vergoß. Jetzt machte der Wilde Freudensprünge, und dann hüpfte das Mädchen vor Entzücken über den lieblichen Duft des eingemachten Kohlkopfs, und dann tanzten beide ungestüm miteinander, und endlich ließ sich der Wilde auf ein Knie vor dem Mädchen nieder, und das Mädchen stellte sich mit einem Beine auf sein anderes Knie, womit das Ballett zu Ende ging, die Zuschauer in einem Zustande angenehmer Ungewissheit lassend, ob das Mädchen den Wilden schließlich heiraten oder zu seinen zivilisierten Angehörigen zurückkehren würde. »Sehr gut, bravo, bravo«, rief Mr. Crumbles, und Nicholas stimmte ein, weil er entschlossen war, die Dinge von der besten Seite zu nehmen. »Mr. Johnson«, fuhr der Schauspieldirektor fort, »dies ist das Wunderkind, Miss Ninetta Crumbles.« »Ihre Tochter?«, fragte Nicholas. »Meine Tochter. Ja, meine Tochter«, antwortete Mr. Vincent Crumbles, »der Abgott jeden Orts, in welchem wir uns aufhalten. Uns sind aus fast allen Städten in England Glückwünschungsschreiben vom Adel und den Honoratioren wegen des Mädchens zugeströmt, Sir.« »Was mich gar nicht wunder nimmt«, fiel Niklas ein, »sie muss in der Tat ein geborenes Genie sein.« »Oh, ein«, Mr. Crummles hielt inne, »die Sprache war nicht reich genug, um das Wunderkind würdig preisen zu können. Wissen Sie, Sir, Sie haben keine Vorstellung von dem Talente dieses Kindes, aber man muss es sehen, mit Augen sehen, um es auch nur von Ferne würdigen zu können. Geh jetzt zu deiner Mutter, liebe Ninette.« »Darf ich fragen, wie alt sie ist?«, fragte Nicholas. Der Schauspieldirektor blickte ihn scharf an, wie es manche zu tun pflegen, wenn sie Zweifel hegen, ob man dem, was sie zu sagen beabsichtigen, unbedingten Glauben schenken werde, und erwiderte, »Warum nicht? Sie ist 10 Jahre alt, Sir.« »Älter nicht? Keinen Tag. Es ist wirklich zum Erstaunen«, sagte Nicholas. Und es war in der Tat erstaunlich, denn das Wunderkind, obwohl klein, hatte doch ein verhältnismäßig altes Gesicht und war außerdem schon, wenn nicht länger, doch wenigstens seit 5 Jahren ebenso alt gewesen. Es hatte indes fortwährend spät aufbleiben müssen und von der frühesten Kindheit an viel Branntwein mit Wasser erhalten, damit es nicht zu groß werden möchte, worin vielleicht der Grund zu diesem neuen Wunder bei dem Wunderkinde lag. Während Nicholas und Crummles miteinander darüber sprachen, näherte sich ihnen der Gentleman, der den Wilden probiert hatte, in seinen Schuhen und mit den Pantoffeln in der Hand bis auf einige Schritte, als ob er an der Unterhaltung teilzunehmen wünsche. Sobald er hörte, dass von Miss Crummles die Rede war, fiel er sogleich ein. »Anlage, Sir, große Anlage«, sagte er nach Miss Crummles hindeutend. Sie müsste nur nicht in der Provinz auftreten.« »Wieso?« fragte Crummles. »Ei, weil sie zu gut für die Theater der Provinz ist,« erwiderte der Wilde eifrig. »Sie sollte bei einem der großen Londoner Theater engagiert sein oder sonst nirgend. Und ich sage es Ihnen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn nicht Neid und Eifersucht bei gewissen Personen, die Sie sehr wohl kennen, entgegenstände, so hätte sie längst ein Londoner Engagement. Wollen Sie mich dem Herrn nicht vorstellen, Mr. Crummles?« Der Schauspieldirektor stellte Nicholas Mr. Folair vor. Nicholas freute sich, den Herrn kennenzulernen. Mr. Folair berührte den Rand seines Huts, drückte Nicholas die Hand und sagte, »Ein angehender Künstler, wie ich höre. Ich möchte noch sehr weit von der Kunst entfernt sein,« erwiderte Nicholas. »Haben Sie jemals einen solchen Zieraffen gesehen?« flüsterte Folair ihm zu, während Crummles sie verließ, um zu seiner Frau zu gehen. Nicholas sah ihn mit fragender Miene an. Mr. Folair schnitt eins seiner spaßigen Gesichter aus seiner Pantomimensammlung und wies mit dem Daumen über die Schulter. »Sie meinen doch nicht das Wunderkind?« »Das Wunderkind, mich wundert's doch. Es ist keine Armenschule im Lande, Sir, worin nicht 10 Mädchen für eins von bloß gewöhnlichem Witz zu finden wären, die mehr leisten könnten. Miss Crummles kann es ihren Sternen danken, dass sie die Tochter eines Schauspieldirektors ist. Sie scheinen ordentlich aufgebracht darüber zu sein,« bemerkte Nicholas lächelnd. »Bei allen Göttern, ja, und ich habe Ursache dazu,« sagte Mr. Folair, Nicholas' Arm in den seinigen legend und mit ihm auf- und niedergehend. »Sollte es einen nicht teufelstoll machen, dass das kleine Zappelbein jeden Abend die besten Rollen bekommt und dem Publikum aufgedrungen wird und vom Schauspielbesuch zurückhält, während andere Leute übersehen werden? Ist es nicht schauderhaft, zuschauen zu müssen, wie sich ein Mann durch seine verwünschte Affenliebe gegen seinen eigenen Vorteil verblenden lässt? Noch vor einigen Wochen kamen, wie ich bestimmt weiß, 15 Schillinge und 6 Pence nach Southampton, um mich den hochländischen Fling tanzen zu sehen. Und was geschah? Ich hab ihn nicht wieder tanzen dürfen, nicht ein einziges Mal. Und das Wunderkind hat Abend für Abend 5 Erwachsene und ein kleines Mädchen im Parterre und 2 Knaben auf der Galerie durch einen Wulst künstlicher Blumen angegreint.« »Nach dem zu schließen, was ich von Ihnen gesehen habe,« sagte Nicholas, »müssen Sie ein schätzbares Mitglied der Gesellschaft sein.« »Oh«, erwiderte Mr. Folair, seine Pantoffeln zusammenschlagend, um sie auszustäuben, »ich glaube allerdings, etwas leisten zu können, vielleicht mehr als irgendjemand in meinem Fache. Aber solche Rollen übernehmen zu müssen, die einem hier zugeteilt werden, heißt so viel als Blei statt Kreide an die Füße zu bekommen und in Ketten tanzen, ohne den Ruhm davon zu haben. Nun, wie geht's, alter Knabe?« Der Gentleman, an den er diese Frage richtete, war ein Mann mit einem schwärzlichen oder vielleicht noch mehr erdfahlen Gesicht und dichtem schwarzen Haare, Barte, rasiert hatte er sich übrigens, und Knebelbarte. Er schien nicht über 30 Jahre alt zu sein, obwohl ihn viele beim ersten Anblicke für weit älter gehalten haben würden, da sein Gesicht lang und infolge beständigen Schminkegebrauchs sehr blass war. Er trug ein gewürfeltes Hemd, einen alten grünen Rock mit 9 vergoldeten Knöpfen, ein rot und grün gestreiftes Halstuch und weite, blaue, inexpressibles und hatte ein Spazierrohr in der Hand, mit welchem er in wechselnden Fechterstellungen in der Luft umherfuhr. »Nichts Neues, Tommy«, sagte er, einen kunstgerechten Hieb nach seinem Freunde führend, der denselben Gewand mit einem Pantoffel parierte. »Ein neuer Kamerad«, erwiderte Folair, Nicholas anblickend. »Macht die Honneurs, Tommy, macht die Honneurs«, fuhr der fechtlustige Herr fort, vorwurfsvoll die Hutkrempe des Kollegen mit seinem Rohre berührend. »Mr. Lenville, unser tragischer Held«, Mr. Johnson sagte, »der Pantomimiker. Ihr hättet hinzusetzen sollen, ausgenommen, wenn's dem alten Elefanten einfällt, ihn selber zu spielen«, bemerkte Mr. Lenville. »Sie wissen doch, wer der alte Elefant ist, Sir?« Nicholas verneinte. »Wir nennen Crummles so«, sagte der Tragiker, »weil sein Spiel so schwerfällig ist. Doch ich darf hier nicht stehen und Witze reißen, denn ich habe da eine Rolle von 12 Sätzen bekommen, die ich morgen Abend spielen muss, und hatte noch nicht die Zeit, nur einen Blick hineinzuwerfen. Ich kann mich indes damit trösten, dass ich ganz verflucht geschwind lerne.« Mr. Lenville zog bei diesen Worten ein fettiges und zerknülltes Manuskript aus der Tasche und fing an, memorierend und gestikulierend auf- und abzugehen. Die Gesellschaft hatte sich inzwischen ziemlich vollständig versammelt, denn außer Mr. Lenville und dessen Freunde Tommy war ein schmächtiger Jüngling mit schwachen Augen, der die melancholischen Liebhaber spielte und in nur Arien sang, Arm in Arm mit dem komischen Pachter und so weiter vom Lande erschienen, einem Manne mit einer aufgeworfenen Nase, großem Munde, breitem Gesicht und stieren Augen. Ein berauschter, ältlicher, in den letzten Stadien der Schäbigkeit befindlicher Herr, der die ruhigen, würdigen und tugendhaften Alten spielte, machte sich äußerst liebenswürdig bei dem Wunderkinde, und ein anderer, ältlicher, um einen Gedanken respektablerer Herr, der die reizbaren Alten spielte, jene spaßhaften alten Knaben, welche Neffen unter dem Offizierskorps haben und fortwährend mit dicken Stöcken umherlaufen, um dieselben zu zwingen, reiche Erbinnen zu heiraten, machte Mrs. Crummles angelegentlichst den Hof. Dicht am Orchester schritt ein landstreicherisch aussehendes Individuum in einem groben Überrocke, ein Rohr schwingend und leise, aber mit großem Feuer zur Unterhaltung eines eingebildeten Publikums, perorierend auf und ab. Der Gentleman war nicht mehr ganz so jung, als er gewesen war, und seine Gestalt hatte das Jugendliche ziemlich verloren. In seinem ganzen Wesen lag indes eine gewisse übertriebene Vornehmheit, wodurch kund wurde, dass er die Renommisten und Barmarbasse spielte. In einem Winkel stand eine kleine Gruppe von 3 oder 4 jungen Leuten mit eingefallenen Wangen und buschigen Augenbrauen. Sie schienen indes von untergeordneter Bedeutung zu sein und plauderten und lachten, ohne besondere Aufmerksamkeit zu erregen. Die Damen umstanden abgesondert den erwähnten gebrechlichen Tisch. Miss Snevellicci, die sich mit allem befasste, von einem Pantomimentanze bis zur Lady Macbeth und zu ihren Benefizen stets dieselbe Rolle im blauseidenen Kniehöschen spielte, lugte aus dem Hintergrunde ihres Strohhutgewölbes nach Nicholas und stellte sich ganz versenkt in die interessanten Mitteilungen, die sie ihrer Freundin Miss Ledrook machte, welche ihre Handarbeit mitgebracht hatte und auf die natürlichste Weise von der Welt eine Halskrause nähte. Neben ihr war zu schauen Miss Belvani, die sich selten über stumme Rollen verstieg und auf der Bühne als Page in weißseidenen Beinkleidern erschien. Sie war beschäftigt, die Locken der schönen Miss Bravassa zu ordnen, welche einst in Theaterkostüm von einem Kupferstecherlehrlinge gezeichnet und deren Konterfei sodann von demselben Künstler herausgegeben war. Wenn ihr Benefizabend heranrückte, waren die Abdrücke stets in den Konditor- und Buchladenfenstern und im Theaterbüro zu schauen. Mrs. Lenville mit einem sehr schlaffen Hute und Schleier befand sich offenbar in dem Zustande, in welchem zu sein sie wünschen musste, wenn sie Mr. Lenville wahrhaft liebte. Miss Gazengi, die eine nachgemachte Hermelin-Boa-Lose um den Hals geknüpft trug, war beschäftigt, schäkernderweise Mr. Crummles Junior mit den Enden derselben zu schlagen. Mrs. Grudden, endlich in einem braunen Tuchmantel und Kastorhute, machte den Beschluss. Sie unterstützte Mrs. Crummles in deren häuslichen Angelegenheiten, saß an der Kasse, kleidete die Damen an, kehrte das Haus, soufflierte, wenn sämtliche Mitglieder in der letzten Szene auf der Bühne waren, übernahm alle möglichen Rollen, wenn das Bedürfnis es erheischte, ohne je eine einzustudieren, und figurierte auf den Anschlagzetteln unter allen Namen, von welchen Mr. Crummles glaubte, dass sie sich gedruckt gut ausnehmen würden. Nachdem Mr. Folair Nicholas von dem allen in Kenntnis gesetzt hatte, stellte er ihn mehreren seiner Mitschauspieler vor und Mr. Crummles vollendete die Vorstellungsfeierlichkeit und verkündigte laut, dass das neue Mitglied ein Wunder von Genie und Gelehrsamkeit wäre. »Bitt um Vergebung«, sagte Miss Snevellicci, sich Nicholas nähernd, »spielten Sie nicht in Canterbury?« Nicholas verneinte. »Ich entsinne mich, in Canterbury einen Herrn nur sehr flüchtig gesehen zu haben«, fuhr Miss Snevellicci fort, »denn ich verließ die dortige Gesellschaft, als er in sie eintrat, der ihnen so ähnlich sah, dass ich fast überzeugt war, ihn wieder vor mir zu sehen.« »Ich sehe Sie bestimmt zum ersten Male«, erwiderte Nicholas mit gebührender Galanterie, »denn ich hätte Sie nicht vergessen können.« »Was Sie da sagen, ist äußerst schmeichelhaft für mich«, versetzte Miss Nevelici mit einer graziösen Verbeugung, »und jetzt, da ich Sie genauer ansehe, bemerke ich, dass der Herr in Canterbury Ihre Augen nicht hatte.« »Doch Sie werden mich für sehr töricht halten, dass ich auf dergleichen Dinge achte.« »Ganz und gar nicht«, entgegnete Nicholas. »Es muss mir jedenfalls schmeicheln, dass Sie Notiz von mir nehmen.« »Oh, was für eitle Geschöpfe ihr Männer doch seid«, rief Miss Snevellicci aus, geriet darauf in eine bezaubernde Verwirrung, zog ihr Taschentuch aus einem verschossenen Seidenstrickbeutel heraus und wendete sich zu Miss Ledrook. »Liebste Ledrook«, rief Miss Snevellicci, »es ist doch nicht derselbe.« »Welcher selbe?« »Canterbury, oh, Sie wissen schon.« »Kommen Sie, ich will Ihnen etwas sagen.« Allein Miss Ledrook wollte nicht zu Miss Snevellicci kommen. Miss Snevellicci war daher genötigt, zu Miss Ledrook zu gehen, was sie mit einem entzückenden Hüpfen tat. Miss Ledrook zog hiernach offenbar Miss Snevellicci mit Nicholas auf, denn Miss Snevellicci schlug Miss Ledrook nach einigem Flüstern und Kichern auf die Hände und entfernte sich von ihr in vortrefflich gespieltem und höchst anmutigem Unwillen. »Meine Damen und Herren«, sagte Mr. Vincent Crummles, »morgen früh um 10 Uhr Probe des tödlichen Kampfs. Beim Aufzuge darf niemand fehlen. Zur Intrige und zu Wegen und Mitteln wird nur noch eine Probe erforderlich sein. Am Montagmorgen werden wir ein neues Stück lesen. Wie es heißt, kann ich Ihnen noch nicht sagen, doch wird ein jeder eine gute Rolle erhalten. Mr. Johnson wird Sorge dafür tragen.« Nicholas wollte Einwendungen machen, allein Crummles wiederholte noch lauter, um ihn nicht zu Worte kommen zu lassen, »Montagmorgen, meine Damen und Herren.« Die Damen und Herren ließen es sich nicht zum zweiten Male sagen, dass sie sich entfernen könnten, und nach wenigen Minuten war das Theater von allen, mit Ausnahme der Familie Crummles, Nicholas und Smikes, verlassen. Nicholas zog den Schauspieldirektor zur Seite. »Ich kann aber unmöglich bis zum Montage fertig sein, Sir«, sagte er. »Sie werden ohne allen Zweifel bis zum Montage fertig werden«, sagte Crummles. Es geht fürwahr nicht an, mein Erfindungstalent ist nicht so geübt.« »Erfindungstalent? In aller Welt, was hat denn das dabei zu schaffen?« »Auf ihm beruht ja natürlich alles, mein werter Herr.« »Gar nichts beruht darauf, mein Bester«, entgegnete Crummles mit augenscheinlicher Ungeduld. »Verstehen Sie Französisch?« »Ich sollte meinen«, versetzte Nicholas. »Schön«, sagte Crummles, zog den Tischauszug heraus und reichte Nicholas eine Papierrolle. »Da, übertragen Sie das und setzen Sie Ihren Namen davor.« »Gott verdamm mich«, fuhr er ärgerlich fort, »wenn ich nicht oft gesagt habe, dass ich niemand mehr, weder Weib noch Mann in der Gesellschaft haben wollte, der des Französischen nicht Meister wäre, so dass Sie's gleich aus dem Original einstudieren und in der Muttersprache spielen könnten, damit Mühe und Geld gespart würde.« Nicholas lächelte und steckte die Rolle ein. »Was denken Sie in Betreff Ihrer Wohnung zu tun?« fragte Crummles. Nicholas dachte, er würde sich sehr glücklich schätzen, wenn er sich während der ersten Woche ein Nachtlager im Parterre bereiten lassen dürfte, erwiderte indes, dass er noch gar nicht daran gedacht hätte. »So begleiten Sie mich in meine Wohnung«, sagte Crummles, »und meine Knaben sollen Ihnen nach dem Essen behülflich sein, eine zu finden.« Das Anerbieten wurde nicht zurückgewiesen und Nicholas und Mr. Crummles gaben ein jeder Mrs. Crummles einen Arm und schritten stattlich die Hauptstraße hinauf. Smike, die Knaben und das Wunderkind gingen auf einem näheren Weg voraus und Mrs. Grudden blieb zurück, um im Theaterbüro ein irisches Stew und ein Maß Porter zu sich zu nehmen. Anmerkung des Übersetzers: Irish Stew, ein kräftiges Gericht, gleichsam Suppe, Gemüse und Fleisch zusammen, bestehend aus Fleisch, Kartoffeln, Pfeffer und Küchenkräutern. Mrs. Crummles schritt über das Pflaster dahin, als wenn sie mit dem ermutigenden Bewusstsein der Unschuld und jener heldenmäßigen Kraft, welche die Tugend allein einzuflößen vermag, geraden Weges zur Hinrichtung ginge. Mr. Crummles hatte Miene und Gang eines trotzigen Despoten angenommen. Beide erregten bei vielen Begegnenden Aufmerksamkeit, und wenn sie ihre Namen flüstern hörten oder wenn ein kleiner Knabe zurücklief, um ihnen in das Gesicht zu starren, so milderten sie den strengen Ausdruck ihrer Mienen, denn sie fühlten, dass dies Popularität sei. Mr. Crummles wohnte in der St. Thomasstraße im Hause eines Lotsen namens Bolf, der seine Haustür und Fensterrahmen bootgrün hatte anstreichen lassen und im Wohnzimmer auf dem Kaminsimse den kleinen Finger eines Ertrunkenen nebst anderen See- und Naturraritäten aufbewahrte. Er wusste sich etwas mit seinem hellglänzenden, messingenen Türklopfer, Türschilde und Glockenzuggriffe und hatte auf seinem Hofe einen Mastbaum mit einer Wetterfahne errichtet. »Sie sind willkommen«, sagte Mrs. Crummles zu Nicholas, als die Herrschaften im Zimmer des Schauspieldirektors angelangt waren. Nicholas verbeugte sich und war herzinnig froh, den gedeckten Tisch zu sehen. »Wir haben nur eine Hammelkeule mit Zwiebelsoße«, sagte Mrs. Crummles mit derselben Beinhausstimme. »Sie müssen mit unserem Mittagessen vorlieb nehmen, wie es eben ist.« Es wurde aufgetragen. Nicholas und das Wunderkind saßen einander gegenüber und Smike und die beiden Knaben speisten auf dem Sofabettgestelle. »Liebt man das Schauspiel hier sehr?« fragte Nicholas, nachdem das Bankett seinen Anfang genommen hatte. »Nichts weniger als das«, erwiderte Mr. Crummles kopfschüttelnd. »Ich bemitleide die Portsmouther«, bemerkte Mrs. Crummles. »Und ich desgleichen«, sagte Nicholas, »wenn Sie keinen Sinn für gute Theaterunterhaltung haben.« »Es fehlt Ihnen allerdings«, nahm Crummles wieder das Wort, »beim vorjährigen Benefiz meiner Tochter, wo sie drei ihrer beliebtesten Rollen spielte und auch im Elfenstachelschweine, das sie ursprünglich dargestellt hatte, wieder erschien, belief sich die Einnahme nur auf 4 Pfund 12 Schillinge.« »Ist es möglich?« rief Nicholas aus. »Und 2 Pfund davon waren oben ein Borg, Papa«, fiel das Wunderkind ein. »Sogar meine Frau hat bisweilen vor einer bloßen Handvoll von Zuschauern gespielt«, fuhr Crummles fort. »Es war indes stets ein kunstsinniges Publikum«, bemerkte Mrs. Crummles. »Kunstsinnig pflegt das Publikum immer zu sein, wenn gut, wirklich gut gespielt wird, was jederzeit die Hauptsache ist«, sagte der Schauspieldirektor mit Nachdruck. »Erteilen Sie Unterricht, Ma'am?« fragte Nicholas. »Allerdings«, erwiderte Mrs. Crummles, »in Portsmouth melden sich wohl keine Zöglinge.« »Oh ja, bisweilen. Ich unterrichtete hier zum Beispiel die Tochter eines Schiffsprovisionshändlers. Nur zeigte es sich später, dass sie verrückt gewesen war, als sie sich bei mir gemeldet hatte. Es war höchst sonderbar, dass sie unter solchen Umständen überhaupt zu mir kam.« Nicholas war etwas anderer Meinung, hielt es jedoch für geraten zu schweigen. Nach Tisch fragte ihn Crummles, ob er wohl eine artige kleine Rolle mit Ninetta spielen möchte. »Sie sind sehr gütig«, erwiderte Nicholas rasch, »allein ich glaube, dass es vielleicht besser sein würde, wenn ich anfangs mit einem Erwachsenen spielte, falls ich mich ungeschickt zeigen sollte. Ich würde mutmaßlich mehr Sicherheit haben.« »Sie haben recht«, sagte Crummles, »Sie werden seinerzeit auch mit meiner Tochter spielen können.« Nicholas wünschte die Zeit noch so fern als möglich, wo er mit dieser Auszeichnung beehrt werden würde. »Ich will Ihnen sagen, wie wir es einrichten wollen«, fuhr Crummles fort. »Sie studieren den Romeo ein, wenn Sie mit Ihrem Stücke fertig sind. Beiläufig vergessen Sie nicht, den Brunnen und die Waschfässer hineinzubringen. Miss Snevellicci übernimmt die Julie und die alte Grudden die Wärterin. Ja, so sei es. Bringen Sie Rover, Cassio und Jeremias Diddler mit in Ihr Stück hinein.« Anmerkung des Übersetzers: Charaktere aus bekannten Theaterstücken. Cassio aus Shakespeares Othello, Rover aus der Farce Wild Oats von O'Keefe, Jeremy Diddler aus der Farce Raising the Wind von Diddin. Ende der Anmerkung. »Sie können sie leicht von der Hand schlagen. Eine Rolle unterstützt ja die andere so sehr. Da sind sie mit den Stichwörtern und allem.« Er übergab Nicholas mehrere kleine Bücher, befahl seinem ältesten Knaben Mr. Johnson, eine Wohnung aufsuchen zu helfen, und wünschte dem neuen Mitgliede seiner Truppe eine gute Nacht. Es fehlt in Portsmouth nicht an Wohnungen, allein sie waren Nicholas entweder zu teuer oder gar zu schlecht, so dass er schon glaubte, Mr. Crummles bitten zu müssen, die Nacht im Schauspielhause zubringen zu dürfen. Endlich fand sich jedoch bei einem Tabakshändler in Common Hard, einer schmutzigen, nach dem Schiffswerft hinunterführenden Straße, ein angemessenes Dachstübchen nebst Schlafgemach, und Nicholas schätzte sich glücklich, dass ihm keine Vorausbezahlung auf eine Woche abgefordert wurde. »Nun leg dein Bündel ab, Smike«, sagte er, nachdem sich der junge Crummles entfernt hatte. »Wir sind in eine wunderliche Lage geraten, und der Himmel mag wissen, was aus uns werden wird. Doch ich bin müde von den Begegnissen dieser 3 Tage und will das Nachdenken darüber bis morgen aufschieben, wenn ich kann.« Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 29. September 2024.